Grau zieht der Nebel durch die menschenleere Stadt. Mein Herz ist einsam, weil es dich verloren hat. Das Licht der Laternen scheint fahl durch die Bäume und grau wie der Nebel. Träume und so wird für mich die Zeit zu einer Ewigkeit. Ich warte vergebens so viel Stunden des Lebens. La la la la la la la la la. Der Nebel durch die menschenleere Stadt. Mein Herz ist einsam, weil es dich verloren hat. Könnte ich dich doch fragen, was ist nur geschehen? Dann werde ich dir sagen, ich kann dich verstehen. Und so wird für mich die Zeit.